Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, liebe Geschwister im Islam. Es gibt eine Aussage, die verbreitet ist unter den Muslimen und eine Denkweise, die verbreitet ist unter den Muslimen, die leider falsch ist und nicht richtig ist. Nämlich, wenn jemand irgendeine gute Tat gemacht hat, egal wie lange er diese gute Tat gemacht hat, egal ob das Da'wah ist, egal ob das Krieg ist, egal ob das Spende ist, egal ob das Hajj ist und egal welche Art von Ibadah ist und dieser Mensch mit dieser Ibadah bekannt war, es ist niemals ein Schutz für diese Menschen, dass er nicht in der Abtrünnigkeit fällt und dass er nicht den Islam verlässt. Diese Aussage, die manche Muslime verbreiten, ist falsch, liebe Geschwister, dass man sagt, jemand hat jahrelang Dawah gemacht. Jemand hat 20 Mal Hajj gemacht. Jemand hat in irgendeinem Krieg teilgenommen. Jemand hat so viel gespendet. Das ist kein Maßstab, dass dieser Mensch, das ist keine Garantie, dass dieser Mensch in das Paradies eintretet. Gibt es gewaltiger, als mit dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam in einem Krieg teilzunehmen? Ich glaube nicht. Allahs Gesandter zu treffen und mit ihm im gleichen Krieg teilnehmen? Wisst ihr, dass einige Menschen oder eine Person in einem Krieg teilgenommen hat mit der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wo die Sahaba seinen Kampfart gesehen haben und sich gewundert haben, wie er kämpft? Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, diese Person ist Höllenfeuerbewohner. Allahu Akbar. Diese Person ist Höllenfeuerbewohner. Obwohl mit Allahs Gesandter im gleichen Krieg ist und den Islam verteidigt. Wisst ihr, dass es eine authentische Hadith gibt, die drei Ersten, die den Höllenfeuer reingeworfen werden, wisst ihr, wer sie sind? Eine, der ihm Wissen gegeben wurde, eine, die im Koran gegeben wurde, eine, die ihm Allah Geld gegeben hat und davon gespendet hat, und in einer anderen Überlieferung jemand, der Dschihad gemacht hat, im Krieg teilgenommen hat. Könnt ihr es euch vorstellen? Deswegen ist es niemals eine Garantie für einen Mensch, dass er nicht in Abtrünnigkeit fällt oder dass er nicht in Kufr oder Schirk oder irgendeinen große Sünde fällt. Es ist kein Schutz für ihn, egal was er vorher gemacht hat. Allahs Gesandter, deswegen hat er immer wieder diese Dua ausgesprochen. O Wende der Herzen, festige mein Herz auf deiner Religion. Macht häufig diese Dua, wiederholt häufig diese Dua. Denn Wallahi, man weiß nicht, subhanallah, wie der Mensch sich verändert. Es ist keine richtige Aussage, dass jemand sagt, diese Person, oh, ich bin durch ihn den Islam angenommen. Oder ich habe von ihm den Islam gelernt. Oder ich habe wegen dieser Person, subhanallah, ich bin dazu gekommen zu spenden und so weiter und so fort. Oder jemand eine Moschee baut. Oder jemand in irgendeinem Krieg teilnimmt. Nein. Allah tabaraka wa ta'ala schenkt, wem er will, gute Ende. So macht häufig Dua, dass Allah tabaraka wa ta'ala uns eine gute Ende schenken. Und reden, sagt niemals und garantiert für niemanden, egal welche Tat er gemacht hat. Wir haben viele Menschen gesehen, die große gute Taten gemacht haben, aber in der Abtrünnigkeit gefallen sind. Wir haben Leute gesehen, die jahrelang vorgebetet haben, die jahrelang in manche heilige Orten vorgebetet haben, die vielleicht auch mittlerweile bekannt sind unter den Menschen, aber die sind in Abtrünnigkeit gefallen. Und gibt es andere Beispiele, subhanallah. Deswegen sagt diese Aussage nicht, wenn jemand irgendeine Tat gemacht hat, gute Ibadah gemacht hat. Es ist für ihn selber. Allah weiß, ob das von ihm angenommen wird oder nicht. Wir wissen nicht, was in seinem Herz ist. Wir haben jahrelang Da'wah gemacht. Allah weiß, subhanahu wa ta'ala, über unsere Unterrechten. Ob wir das für Allah gemacht haben oder für jemand andere. Allah tabaraka wa ta'ala weiß, ob das angenommen wurde oder nicht. Allah tabaraka wa ta'ala, wir bitten Allah, dass er von uns annimmt. Egal was wir von einer Ibadah tun, wir bitten Allah, dass er von uns annimmt. Aber das ist keine Garantie für mich, dass ich im Paradies eintrete. Ich bitte Allah, dass er mich festigt auf dieser Religion und mich nicht ohne La ilaha illallah sterben lässt. Darum benutzt dieses Wort nicht oder diese Aussage nicht und nimmt das zurück, denn gab es Menschen, die mit Allahs Gesandter waren, in einem Krieg teilgenommen haben und die sind oder der ist in einem Höllenfeuer Bewohner geworden. Und Allahs Gesandter, wie ich vorhin erwähnt habe in der Hadith, sagt, drei Arten der Menschen werden die Erste sein, die in den Höllenfeuer reingeworfen werden. Und das ist keine Abu Jahl, das ist keine Obama, keine irgendeinen Kafirkopf und so weiter, sondern Leute, die unter den Menschen so aussahen, dass sie gottesfürchtige Menschen sind. Und wal'iyadu billah, die haben das Tat nicht für Allah gemacht, so hat Allah von denen nicht angenommen. Deswegen, egal wo du bist, mach eine aufrichtige Absicht und tu deine Tat für Allah, tabaraka wa ta'ala. Mach das, was du willst, nur für Allah, subhanahu wa ta'ala. Und sag niemals, dass jemand Paradiesbewohner wird oder dass jemand niemals im Kufr fällt, weil er so gut Koran lesen kann, weil er so gut Dawa machen kann, weil er so viel Geld gespendet hat. Nein, das ist der Tat zwischen ihm und Allah. Vielleicht Allah hat von ihm nicht angenommen, akzeptiert. Vielleicht hat er diese Tat nicht für Allah gemacht. Allah weiß selber am besten, subhanahu wa ta'ala. Deswegen nimm diesen Maßstab weg. Das ist ein falscher Maßstab und eine falsche Aussage. So möge Allah tabaraka wa ta'ala uns auf seine Religion festigen. Möge Allah tabaraka wa ta'ala unsere Seele in einen Zustand nehmen, in dem er subhanahu wa ta'ala damit zufrieden ist. Subhanakallah und bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa antubu alaik, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.